ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Das Hörspiel wird 100 und wir hören wichtige Stücke aus dieser Zeit. Wir, das sind Jörg Albrecht und Nora Gomringer. Hallo Nora. Du hast uns ein tolles Stück aus dem Jahr 2012 mitgebracht. Mhm, von Felix Kubin, Orphée Mécanique. Wie man es am Namen schon hört, ist es eine Bearbeitung des großen Mythos Orpheus und Eurydike. Wir sind aber zunächst ganz bei Orpheus. Und dieser Orpheus ist ein Dandy, ein Spieler, ein Sänger, ein Auftretender. Und eines Tages, er verliebt in Eura, vermisst sie, stellt fest, sie ist weg. Sie ist offensichtlich, und das ist sehr, sehr düster und gut erzählt, in eine Tür, in einem Gebäude gegenüber dem Gebäude, in dem er wohnt, mit ihr hineingegangen. Und offensichtlich, er geht ihr hinterher, er stellt fest, da befindet sich die Unterwelt. Sie ist also verstorben. Er versucht, sie da zurückzuholen. Und das Ganze ist eine Anlehnung an einen Pop-Art-Comic, Orphi und Eura, 1968 erschienen, geschrieben von Dino Buzzati. Und Orpheus als Popmusiker ist schon mal stark. Und das Stück hat auch verschiedene, so im Prinzip Songinseln in seinem Verlauf. Die Totenwelt wird also quasi beschallt und betextet von Orpheus, und er hat ein besonderes Instrument dabei. Er hat ein Psychotron, ein lustiges, besonderes Instrument, ein Kasten. Es wird als weiß geschildert. Dieses Instrument kann Gedankenströme direkt in Musik und Sprache wandeln. Und dieser Begleiter ist da mit in der Unterwelt, und es endet so, wie es leider immer endet in diesem Mythos, und doch wieder nicht. Dieser ganze Hinweis auf die Mechanik, das hat so etwas mit der Maschine, der Mechanik, aber auch dadurch der Wiederholbarkeiten des Loops zu tun. Und dieser Orpheus ist ja wirklich gefangen darin, dass er sich eigentlich irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dieser Ausflug in die Totenwelt sorgt auch dafür, dass du dein Gedächtnis preisgeben musst, dass du verlierst es einfach. Und so spricht ihn auch offensichtlich Hades immer wieder an und sagt so, naja, du stellst mir eigentlich immer dieselben Fragen, Orpheus. Und also das Leben in Endlosschleife. Ja, und auch der Tod, also jede Begegnung mit dem Tod auch. Ja, also Leben und Tod sind sowieso schon vermischt, und ich habe es gern gehört. Die Komposition ist sehr eindrücklich, also teilweise wirklich poppe ich da manchmal auch so ein bisschen rabiater. Und Lars Rudolf ist als Orpheus da der immer performende Rockstar, der, finde ich, es wirklich beeindruckend schafft, souverän und verwundbar gleichzeitig zu sein. Wenn du den besetzt hättest, so für einen Film oder so, hast du da auch an Bowie gedacht? Oder an so eine... Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich ja auch, ne, ist ja eine ähnliche Zeit, in der Bowie seine Person entwickelt hat, wie dieser Pop-Art-Comic auch entstanden ist. Wobei Kubin ja wohl gesagt hat, dass das eher so die Godard-Version dieses Pop-Art-Comics ist. Und ich finde, dem kann ich auch zustimmen. Gut, ja. Also es ist, hat ja doch auch was Fragmenthaftes, was ich aber sehr mochte, weil das Ohr trotz allem die ganze Zeit immer wieder mitgenommen wird, eben in diese Loops. Und der Gott der Unterwelt sagt dann eben auch noch, die Realität ist das, was übrig bleibt. Und fordert Orpheus auf, immer wieder zu konzertieren und Lieder zu singen von dem da oben, von der Welt der Lebenden. Aber Orpheus kann sich irgendwann eben auch nicht mehr erinnern und ist dann gefangen in diesem Loop. Ja. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß dabei. Anregung und offene Ohren für Orphée Mécanique. Ton ab. Orphée Mécanique von Felix Kubin. Erinnert ihr euch noch an den Lärm der Welt? Den Lärm der Straßen, der U-Bahnen, der Elektronikindustrie, der Wälder und Flüsse? Jetzt, in dieser unerträglichen Stille, sehnt ihr euch danach zurück. Nicht wahr? Mein Kopf ist voll von diesem Lärm. Ich schenke ihn euch. Wollt ihr ihn haben? Dann passt auf. Erinnert euch an den Klang von zerbrechendem Glas. Das nächtliche Singen des Hafens. Die leise Explosion in der Ferne. Den plötzlichen Wolkenbruch am Nachmittag. Das Keuchen der Geliebten. Das Sirren des Kühlschranks. Die Ansagestimme beim Computertomographen. Weiter atmen. Die Demonstration am Weihnachtsabend. Denkt an die Wunder, die Klänge und Stimmen, die euch dort oben mit Licht erfüllten. Wenn der Bibliothekar auf dem geräuschgedämpften Boden Angst vor dem Besucher bekommt. Wenn im 17. Stockwerk der Fahrstuhl stecken bleibt. Wenn der junge Physiker taube Stellen auf seiner Haut entdeckt. Wenn im verlassenen Schulgebäude der Wind durch die Gänge heult. Wenn die greise Mieterin immer wieder die alte ungültige Nummer wählt. Wenn plötzlich jemand an deinem Fenster vorbeistürzt. Wenn am Hafen im eiskalten Winter die Mädchen an den Laternen festfrieren. Wenn hinter deinen Augen die Welt explodiert. Wenn in der Nacht die großen leuchtenden Schiffe einlaufen. Wenn der Patient aus der Narkose erwacht. Vor vielen Jahren hat Orpheus von seinem Vater das Psychotron bekommen, ein Instrument, das Gedanken, Erinnerungen und Klänge aus dem Kopf seines Besitzers in hörbare Schallwellen umwandeln kann. Sehen Sie diesen weißen würfelartigen Kasten hier? Eine Erfindung meines Vaters. Alle Seiten sind glatt und geschlossen, bis auf diese zwei feinen Sensoren rechts und links. Wenn ich die berühre, kann ich alles, was in meinem Kopf vorgeht, direkt abspielen und hörbar machen. Warten Sie. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann deine Umrisse sehen. Du bist immer noch wach. In deinen Schrank passt bald nichts mehr hinein. Eine Schnittstelle zwischen Künstler und Publikum. Der Kubus und ich, wir sind ein Körper. Ich habe ihn Psychotron getauft. Schon bei meinem ersten Auftritt im Aromaclub haben sie mich gefeiert wie einen Messias. Den Messias der körperlosen Musik. Orpheus nimmt das Psychotron hoch und betrachtet es wie sein eigenes Gehirn. Er geht damit kreuz und quer im Raum umher und stellt sich dabei vor, wie er mit seinen Schritten den Boden in geometrische Felder zerteilt. Eigentlich wäre ich gern Chirurg geworden. Ich liebe es, Dinge zu zerschneiden. Irgendwann wird sich die Welt endlich in ihre Einzelteile auflösen. Aber bis dahin hält die bescheuerte Gravitation noch alles hübsch zusammen. Ich gehe durch das Zimmer und die Dinge liegen rum wie lauter Buchstaben, die mir etwas sagen wollen. Der Mantel, das Kabel, die Plastiktüte, die Zeitung, die Schuhe, das kaputte Feuerzeug. Sie wollen mir etwas sagen, doch ich weiß nicht, was es ist. Denn zum Glück gibt's immer etwas, das ich nicht verstehe. Ja, zum Glück gibt's immer etwas, das ich nicht verstehe. Ich gehe auf die Straße und verlieb mich gleich in jede. An der Ecke wird mir schlecht, weil ich den Halt verliere. Ich häng irgendwie schief in diesem Kleiderschrank. Und jeder sagt zu mir, vielleicht ist das nicht dein Land. Doch zum Glück gibt's immer etwas, das ich nicht verstehe. Ja, zum Glück gibt's immer etwas, das ich nicht verstehe. Doch zum Glück gibt's immer etwas, das ich nicht verstehe. Ja, zum Glück gibt's immer etwas, das ich nicht verstehe. Sie wollen mir etwas sagen, doch ich weiß nicht, was es ist. Denn zum Glück gibt's immer etwas, das ich nicht verstehe. Dir gefallen? Deine Musik ist eine Wendeltreppe. Sag das nochmal mit deinen schönen Lippen. Deine Musik ist eine zusammenbrechende Wendeltreppe. Ich liebe dich, Eura. Orpheus' große Liebe heißt Eura. Er sucht sie schon sehr lange. So lange, dass er gar nicht mehr weiß, wie sie aussieht. Soll ich dir zum Beweis die Sterne vom Himmel pinkeln? Nein, da oben gefallen sie mir viel besser. Warum haben wir uns bloß nicht unter einem Sauerstoffzelt kennengelernt? Dann wären wir über beide Ohren bewusstlos. Und wenn wir aufwachen, sind unsere gebrochenen Beine auf ewig ineinander verkeilt. Dann brauchen wir aber einen neuen Namen. Euphoria. Nee, Euphoria. Wie viele Jahre ist das her, Orpheus? Weiß ich nicht. Wie alt bist du? Ich weiß es nicht. Wo sind deine Eltern? Verschwunden. Und Eura? Verschwunden. Warum bist du hier? Weil ich meine Texte zur Erde funken soll. Das hast du bisher aber noch nicht getan. Ich stecke fest in einem schwarzen Loch. Orpheus. Mein geliebter Orpheus. Ich bin nicht mehr in deiner Welt. Ich wollte dir Adieu sagen. Leb wohl, Geliebter. Leb wohl. Eura! Warte! Wieso hast du mir nicht gesagt? Wach auf! Wach auf! Orpheus, wach auf! Und genau in diesem Moment beginnt die Geschichte. Orpheus war am Schreibtisch eingenickt. Plötzlich wird er von einem Geräusch draußen auf der Straße aus dem Schlaf gerissen. Ein Taxi hält vor dem Eingang des gegenüberliegenden Hauses. Jetzt steigt ein junges Mädchen aus dem Wagen und geht auf den Hauseingang zu. Orpheus hält den Atem an. Es fällt ihm kalt in die Glieder. Denn dieses Mädchen sieht genauso aus wie Eura. Die gleiche Statur, die gleichen Bewegungen, sogar die gleichen Handschuhe. Was hat sie da drüben zu suchen? Er reißt das Fenster auf. Die kalte Nachtluft strömt ins Zimmer. Eura! Eura! Aber aber sie hört ihn nicht. Sie öffnet die Tür und verschwindet in der Dunkelheit des Hauses. Orpheus schaut aus dem Fenster auf die geheimnisvolle Tür des Hauses gegenüber. Ist es wirklich möglich, dass Eura durch diese Tür gegangen ist? Er geht hinunter auf die Straße, direkt auf den Eingang des von Efeu überwucherten Hauses zu. Er hat sein Psychotron dabei. So fühlt er sich sicherer. Was ist hinter dieser Tür? Die andere Seite. Es gibt Tausende von diesen Türen. Sie öffnen sich beim Glockenschlag. Sie erscheinen den Erfrierenden in der Not. Sirenen auf den Dächern. Wenn im Nebel die Zeit stehen bleibt. In der Sterne. Wenn die Sirenen auf den Dächern heulen. Wenn die Flugzeuge heranziehen wie Schwärme großer Vögel. Wenn die Ärzte mit gesenktem Haupt. Sirenen auf den Dächern. Wenn die Ärzte mit einer schlechten Nachricht ins Wartezimmer zurückkehren. Und sich hinter deinen Augen die rot schimmernde Müdigkeit ausbreitet. Schwärme großer Vögel. Das Nichts. Hallo! Ist da niemand? Macht auf! Macht auf, macht auf. Ich stehe draußen vor der Tür. Macht auf, macht auf. Meine Liebe ist nicht hier. Macht auf, macht auf. Es ist Nacht und die Nacht ist kalt. Macht auf, macht auf. Ich bin verloren wie ein Kind im Wald. Auf der Straße liegen kleine Schachteln und die summen leise vor sich hin. Ich fürchte mich so vor diesen Schachteln, denn sie klingen wie die Stimme meiner Freundin. Bitte gib mir meine Liebe zurück. Bitte gib mir meine Liebe zurück. Bitte gib mir meine Liebe zurück. Bitte gib mir meine Liebe zurück. Da bist du ja, Orpheus. Nur herein. Ich habe dich erwartet. Meine Freundin Eura ist durch diese Tür gegangen. Haben Sie sie gesehen? Wissen Sie, wo sie ist? Ich kenne keine Eura. Er lügt. Sagen Sie, sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Kann schon sein, Orpheus. Tage, Wochen, Jahre verfliegen. Wie ein Augenblick. Ich verstehe nicht. Du stellst immer dieselbe Frage. Du bist der perfekte Schauspieler und ich bin dein Erzähler. Wir spielen immer das gleiche Stück. Die gleichen großen Gefühle, die Abgründe der Seele, Tränen, Glück, Zweifel und Schluckauf. Das Publikum liebt dich, Orpheus. Aber du weißt nichts davon, denn du erlebst es jedes Mal aufs Neue. Ich verstehe nicht. Du bist gefangen in deiner Welt, Orpheus, einer Zwischenwelt. Du bist Orphée-Mechanik, eine mechanische Figur, eine Endlosschleife auf der ewigen Suche nach der großen Liebe. Und dein Psychotron ist dein Akkumulator, der dich am Leben erhält. Pass auf. Meine Freundin Eura ist durch diese Tür gegangen. Haben Sie sie gesehen? Wissen Sie, wo sie ist? Die Concierge hat sie reingelassen. Dann hat sie sie zu der anderen Tür am Ende des Gartens gebracht. Warte, ich lasse die Concierge kommen. Bitte kommen Sie nach oben und begleiten Sie unseren Gast zum Eingang der... Sie wissen schon. Okay. Wo werden Sie mich hinbringen? Immer die gleichen Fragen, Orpheus. Wie geht's deinen Eltern? Ich weiß nicht. Ich habe sie sehr lange nicht gesehen. Verstehe. Woher kennen Sie sie überhaupt? Kommt dir diese Aufnahme bekannt vor? Heute gehe ich kaum noch aus dem Haus. Ich habe mein Radio, einen alten Weltempfänger. Das ist meine Mutter. Ja. Ich setze mich einfach davor und drehe ganz langsam am Frequenzrad. Das Sirren und Rauschen. Für mich ist das wie ein Himmel ohne Horizont. Ein ins Unendliche ausgedehntes Gesicht, das mich anlächelt. Manchmal spricht es zu mir. Dann schreibe ich das auf und hefte es ab. Der ganze Schrank hier ist voll. Woher haben Sie das? Wer sind Sie? Die andere Seite. Ich bin das kalte Lächeln im Spiegel. Dein Schatten. Das Pochen hinter deinen Schläfen. Dein Echo, dein Resonanzkörper. Ich bin dein großer Erzähler. Der, der deine Jahre zählt. Die andere Seite, die sich von selbst umblättert. Wenn du heute nicht alles gibst, mein Freund, kannst du gleich wieder einpacken. Ah, da ist ja unsere Concierge. Wir sehen uns später noch. Hier entlang, bitte. Willkommen im Club de la Morte. Bist du dir ganz sicher, dass du da hinunter möchtest? Da unten gibt's wenig Licht, dafür jede Menge schwarze Löcher. Na gut, wenn du so wild entschlossen bist, hör zu. Unten an der Treppe kommst du an eine Schleuse. Wir nennen sie den schwarzen Strom. Dort wirst du gescannt, mein Süßer. Mit dieser Schleuse ist nicht zu spaßen. Normalerweise ist es Lebenden nicht gestattet, sie zu passieren. macht dich auf ein paar unangenehme Überraschungen gefasst. Viel Glück! Lauf, Orpheus! Lauf, Orpheus! Lauf, Orpheus! Lauf über Stufen hinab in die Tiefe, in den Keller deiner Angst. Den Kopf in den Händen, kalte Füße auf dem Bett, nur dein Herz schlägt leise unter dem Parkett. Und die Toten tanzen in den Club de la Morte, wie die Lichter auf der Wand in den Club de la Morte. Sie verrenken die Gelenke in den Club de la Morte und sie feiern wie die Irren die Nekrose des Verstands. Lauf, Orpheus! Lauf, Orpheus! Lauf, Orpheus! Lauf über Stufen hinab in die Tiefe, in den Keller deiner Angst. Du hörst kein Scharren, kalte Füße auf dem Bett, nur dein Herz schlägt leise unter dem Parkett. Und die Toten tanzen in den Club de la Morte wie Gelächter auf dem Flur in den Club de la Morte. Sie verrenken die Gelenke in den Club de la Morte und sie feiern wie die Irren die nekrotische Natur. Du hörst kein Scharren, denn sie machen keinen Lärm. Ihre Augen sind leer, ein Himmel ohne Stern. Lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus, lauf, Orpheus. Nacht, Regen. Zerbrochene Flaschen, Einsamkeit. Ein vergessenes Handy leuchtet im Dunkeln. Die Party ist vorbei, die Freunde haben sich verabschiedet, die Stimmen und das Gelächter sind verflogen. Sie ist nicht gekommen, auf die er gewartet hat. Sie wird niemals kommen. Die Geliebten, die Verlorenen, die Nichtsnutze und Lebensmüden, sie kommen nicht zurück. Vor ihm liegt ein dunkler Gang, der von schwachem violettem Licht erfüllt ist und sich zur Mitte hin verjüngt. Er ist vollkommen symmetrisch. Am anderen Ende befindet sich eine schwarze Tür. Orpheus umklammert das Psychotron und geht los. Schon nach wenigen Schritten spürt er, wie die Temperatur in seinem Kopf sinkt, als steckte er in einem Eiswürfel. Gleichzeitig werden seine Hände warm. Als er nach unten schaut, sieht er, wie das Psychotron zu glühen beginnt. Sein Körper wird von einem ungeheuren Kraftfeld erfasst. Dann löst sich das Bild plötzlich auf. Kaiserreich der Greise. Ein Spalier von Rollstuhlfahrern an der Einflugschneise. Willkommen im Warteraum des jüngsten Gerichts. Hier drängen sich die Toten an der Schwelle zum Nichts. Willkommen im Kaiserreich der Greise. Stählerne Maschinen rollen langsam auf die Gleise. Willkommen auf braun gebrannten Feldern. Trümmerfrauen im Nieselregen kriechen durch die Wälder. Weißbehaarte Mädchen sammeln sich vom Altersheim. Hinter rötlichen Gardinen schläft ein Mann für immer ein. Eine junge Lehrerin schreibt ihr Leben auf. In der gut beheizten Wohnung hebt sie den Revolverlauf. Niemand nimmt den Hörer ab auf Zimmer 110. Die Beamten sichern Spuren, durch das Fenster weht der Schnee. Schreib dir meinen Namen auf, bevor du mich vergisst, weil die Freunde schneller sterben, als sein Grab verwüstet ist. Schreib dir meinen Namen auf, bevor du mich vergisst, weil die Freunde schneller sterben, als sein Grab verwüstet ist. Einkaufswagen, Förderbänder. Liebst du mich noch? Langsame, stufenlose. Liebst du mich noch? Beförderung ins schwarze Loch. Liebst du mich noch? Männer, Frauen, Kinder detonieren leise. Es wird nicht viel Lärm gemacht im Kaiserreich der Greise. Kaiserreich der Greise. Liebst du mich noch? Kaiserreich der Greise. Liebst du mich noch? Kaiserreich der Greise. Liebst du mich noch? Als sich das Bild wieder zusammensetzt, steht Orpheus vor der schwarzen Tür am Ende des Ganges. Dahinter dasselbe Mädchen, das ihn oben am Eingang empfangen hat. Nachdem er die Tür durchschritten hat, verändert sich alles. Das Licht, der Himmel, sogar sein Pulsschlag. Auch das Gesicht des Mädchens, der Concierge, wirkt verändert. Ihre Augen sind jetzt ohne Glanz, ihre Haut ist matt und fahl, die Knochen treten hervor. Wo möchtest du hin? Ich suche meine Freundin Eura. Gestern sah ich sie in dem Eingang des alten Hauses verschwinden, das sich gegenüber der Villa meiner Eltern befindet. Aber ich wusste nicht, dass diese Tür direkt in die Unterwelt führt. Das wusstest du nicht? Armer Orpheus. Ich bin hier zum ersten Mal. Setz dich dorthin. Ich spiele dir etwas vor. Die Unterwelt ist eine stillgelegte Dunkelkammer. Alle Umrisse sind schemenhaft. Wer ist das? Alle Gedanken blass. Unser früherer Chef. Der Wächter der Hölle. Wir leiden an chronischem Lichtmangel. Und es ist still hier. Totenstill. Die Bilder und Geräusche wurden den Verstorbenen beim Durchschreiten der Schleuse entrissen. Wie hat es sich für dich angefühlt, durch die Schleuse zu gehen? Wie Schüttelfrost. Das bin ja ich. Nur nicht so körperlich, eher als... würde man mir mit einer Maschine das Gehirn vereisen? Du wurdest registriert. Registriert? Wir sind hier in einem ganz normalen Verwaltungsstaat. Hier gibt's alles, sogar Korruption. Es ist aber ein großes Wunder, dass du die Schleuse überlebt hast. Für einen Moment konnte ich mich an nichts mehr erinnern. Nicht mal an meinen Namen. Meine Hände wurden heiß, weil mein Musikinstrument, dieser Würfel hier, zu glühen begann. Und ich hörte ein ohrenbetäubendes Brummen und Knistern, als säße ich in einer Stromleitung. Erinnerst du dich daran? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Woher hast du die Aufnahme? Du wurdest hier unten aufgezeichnet. Alle Besucher aus der Oberwelt werden hier unten aufgezeichnet. Wie oft war ich denn schon hier? Unzählige Male. Aber immer, wenn du die Unterwelt wieder verlässt, werden deine Erinnerungen ausgelöscht. Und wo ist der alte Höllenwächter jetzt? Du sagtest, unser früherer Chef. Wir haben ihn entlassen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Die ganze Verwaltung ist jetzt vollautomatisiert. Selbst die Toten bewegen sich wie fleißige Automaten. Wenn jemand wie du aus der Oberwelt zu uns kommt, dann inhalieren wir gierig sein Licht. Und für ein paar Momente flammen unsere alten Erinnerungen wieder auf. Wir denken und fühlen wie er. Wir spüren die Sehnsucht. So dunkel ist es hier aber nicht. Ich kann alles ganz klar erkennen. Weil du aus dem Licht kommst, Orpheus. Du trägst Licht in dir, das bei uns erloschen ist. Wir haben hier keine Sonne. Es gibt ein stetiges Licht, doch niemand weiß, wo es herkommt. Hier unten sind die meisten blind. Sie können viel besser hören als sehen. Hast du uns etwas zum Hören mitgebracht, Orpheus? Orpheus schaut auf die Straße. Menschen mit erloschenen Augen schleppen sich dahin. Alte und Junge, Gesunde und Krüppel, Manager, Krankenpfleger, Taxifahrer, Verwaltungsbeamte, Politiker, Losverkäufer und Schwerverbrecher. Sie gehen ohne Eile und ihr Gang ist nahezu federnd. Doch es gibt kein Ziel. Tage, Wochen, Jahre verfliegen, wie ein Augenblick. Los, komm mit. Sie warten schon auf dich und deine Lieder. Wo denn? Im Club de la Morte. Nein, ich bin hier wegen eurer. Wo ist sie? Du musst es doch wissen. Nun lass dich doch nicht zu lange bitten. Ich werde dir sagen, wo deine Eurer ist. Aber erst spiel uns etwas vor. Du weißt, wie sich die Liebe anfühlt und wie ein Autounfall aussieht. Wir sind süchtig nach deinen Geschichten aus der Welt der Lebenden, weil wir selber nichts mehr erleben können. Wollt ihr wirklich an all die Wunder erinnert werden, die euch hier unten in der Dunkelheit versagt bleiben? Dann passt auf. Drauf. du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht. Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Spürst du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht. Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Du führst die Welt nur, weil sich die Erde erwärmt. Doch der Kopf ist noch weit genug vom Boden entfernt. In den Zahnzwischenräumen fault dein Gewissen. Die Zunge hast du dir doch längst abgebissen. Die Blicke sind so schwer wie die Gebäude der Stadt. Das liegt daran, dass keiner was zu sagen hat. Worte kleben dir wie Zigaretten unterm Schuh. Irgendwas ist immer und du kommst nicht zur Ruhe. Spürst du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht? Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Spürst du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht? Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Ich schau dir ein paar Falten, ein Gebirge lässt sich nicht so leicht verwalten. Lass uns doch mal ein bisschen Blut vergießen und nicht immer nur aus leeren Hülsen schießen. Füll nach, füll nach, füll nach, füll nach, füll nach, la la la la la la la, füll nach. Füll nach! Reicht das? Nein! Schau sie dir doch an! Okay, meinetwegen. Dann singe ich euch etwas über Würmer und Wodkaflaschen. Auf dem Rücken im Dreck wie ein gefällter Baum. An mir kriechen schon die Würmer hoch. Ich kann ihr heiseres Lachen hören. Und ich lache zurück, ja ich lache zurück. Weil ich nicht weiß, wohin mit meiner Wut und mit meinen zerlegten Beinen. So leer wie ich fühlt sich nur eine Wodkaflasche. Immerhin, ich riech nach was, auch wenn ich selber kaum was rieche. Etwa jeden Tag von vorne los. Andere stehen hinter mir und rufen: Los, mach Platz! Los, mach Platz! Und ich dreh mich um, spuck ihnen ins Gesicht. Meine Damen und Herren, ihr seid mir scheißegal. Eure Fressen hab ich jeden Tag im Fernsehen gesehen. Also legt euch in den Dreck und redet mit den Würmern! Mein Gott, die Zeit läuft mir davon. Ich kann nicht mehr weiterspielen. Ich muss sie suchen. Warte, warte, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Du rennst in drei. Lauf, Orpheus, lauf, Orpheus. Hörst du ihr Atmen, das Klicken ihrer Lippen? Spürst du die Wärme ihrer Ader am Hals, die Hand auf deinem Rücken, die Haut auf deiner Haut? Und plötzlich sieht er sie. Endlich habe ich dich gefunden. Mich gefunden? Ich habe gesehen, wie du durch die Tür verschwunden bist. Ich bin dir aus der Welt der Lebenden bis hierher gefolgt. Ja, du bist warm. Du lebst. Das ist schön. Ich bin gekommen, um dich in meine Welt zurückzuholen, Eura. Dann werden wir für immer zusammenbleiben. Ich bin nicht Eura. Was soll das heißen? Ich bin nicht Eura. Du hast die Orientierung verloren, Orpheus. Du suchst verzweifelt nach Liebe. Und weil du sie in deiner Welt nicht findest, kommst du immer wieder zu uns. Du suchst nach einem Gespenst. Aber du bist Eura. Du siehst ihr zum Verwechseln ähnlich. Die gleiche Statur, die gleichen Bewegungen, sogar die gleichen Handschuhe. Armer Orpheus, wenn die Liebe stirbt, ist das Herz erschöpft. Ein dunkles Schiff gleitet an dir vorüber. Wenn die Liebe stirbt, ist das Herz erschöpft. Und du hörst das Rauschen der Stadt in der Ferne. Ein Matrose ruft, von hier aus kein Zurück. Durchs Fenster entkommt die Nacht. Weißt du noch, das leise Zittern der Blätter, ihr Mund, ihr Haar, der Atem der Liebe? Durst schafft neuen Durst und Tränen neue Tränen. Immer wieder aufstehen, immer wieder sterben, dem Geruch der Nacht folgen und dem Gefühl von Liebe und Traurigkeit und Größe. Als könntest du über die Stadt hinauswachsen, dich über sie erheben, eine Kapelle sein über der Stadt, grenzenlos wie der Himmel, und könntest aufstehen und in riesigen Schritten davongehen. Und dein Mund war blutig und deine Augen entzündet. Wann siehst du sie wieder? Wann? Wer sind sie? Wie komme ich hierher? Immer die gleichen Fragen, Orpheus. Ich habe das Gefühl, schon ewig unterwegs zu sein. Ein Blinder, der sehen möchte und weiß, dass die Nacht kein Ende hat, wird immer unterwegs sein. Ich habe Eura gesehen. Mach dir keine Sorgen, Orpheus. Du hast nur geträumt. Deine Eura ist nur ein Traum. Versuch, sie zu vergessen. Auch deine Eltern liegen schon lange unter der Erde. Meine Eltern sind tot? Nur noch Erde, Staub und Stille. Und das alles hier ist... real? Die Realität ist das, was übrig bleibt. Dann möchte ich hier nicht bleiben. Komm zu uns. Wir brauchen jemanden, der uns ab und zu Geschichten aus der Oberwelt erzählt. Geschichten vom wahren Leben. Wir sind süchtig nach deinen Liedern, Orpheus. Und wer weiß, vielleicht findest du eines Tages ja doch noch deine kleine Eura. Du mechanischer Orpheus. Je suis Orphée, mécanique. Échappe métal, im génique. Mein Körper hat kein Elastik. Und wenn ich gehe, macht es klick, klick. Je suis Orphée, mécanique. Échappe métal, im génique. Mein Körper hat kein Elastik. Und wenn ich tanze, macht es klick, klick. Mein Leben ist nicht rund. Der Tag hat tausend Ecken. Ich zerlege jede Kurve in eine Summe aus Strecken. Ich habe eine Frisur, die sich selbst formatiert. Und mein Herz ist eine Uhr, die sich nachts regeneriert. Schieß mich auf ewig, Janika. Ich hab Metall im Genick. Mein Körper hat kein Elastik. Und wenn ich gehe, macht es klick, klick. Je suis auf dem Mechanik. Ich hab Metall im Genick. Mein Körper hat kein Elastik. Und wenn ich Stimmen, die meine Mutter archiviert. Ich selber träume nicht viel und spreche nur in Sekunden. Meine Worte fließen schnell über meine wunde Zunge. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois. Je suis un feu mécanique. Ich hab Metall im Genick. Mein Körper hat kein Elastik. Und wenn ich gehe, macht es Klick, Klick. Je suis en fait mécanique. Ich habe Kugeln im Blick. Ich träume nur in voller Bück. Wenn ich die Augen schließe, macht es Klick, Klick. Es kommt der Traum, dann kommt der Tod. Es kommt der Traum, dann kommt der Tod. Je suis en fait mécanique. Hat's dir gefallen? Ja. Sehr. Was ist das für ein unglaubliches Instrument? Das hier? Das ist der gefaltete Genius meines Vaters. So eckig? Kurven machen mir Angst. Hast du eine Zigarette? Mhm, aber kein Feuer. In deinem Mund gehen die Zigaretten bestimmt von selbst an. Wie heißt du? Eura. Und du? Orpheus. Und dein Instrument? Hat noch keinen Namen. Wir sind im Zeitalter der körperlosen Musik, Eura. Oh, ich glaube, ich löse mich gerade auf. Warte noch einen Moment. Ich bin so wild nach deinem Feuerzeug. Warst du das gerade? Deine Lippen haben sich nicht bewegt. Weil ich so durstig bin. Ich habe immer wahnsinnigen Durst. Ich auch. Und es hört nie auf. Nie. Orphée Mécanique von Felix Kubin. Mit Lars Rudolf, Gerhard Garbers, Charlotte Krome, Yvonne Jansen, Traugott Bure, Marlene Diekhoff. Chor Yvonne Jansen, Lena Faye, Nikola Duric. Orchester Ensemble Integral. Ton und Technik Felix Kubin, Tobias Levin. Assistenz Jürgen Hall. Komposition und Realisation Felix Kubin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006-2012. Redaktion Katharina Agathos.